Ziehenden, Fremde durchmessenden, Heimat vergessenen, Mutter aushassenden, Freunde verlassenen, folgt kein Segen nach, auf ihren Wegen nach. Busen der Wallende, Klage verhallende, Abendstern blinkender, hoffnungslos sinkender. Lüft ihr Säuselnden, Wellen zum Kräuselnden, Sonnenstrahleilender, nirgend verweilender, die wir mit Schmerz ab, dies treue Herz brach, grüßt von den Fliehenden, welch hinausziehenden.